Er gesteht ganz offen ein, dass man das bis heute immer noch nicht mit Sicherheit sagen kann. Es ist einfach sehr schwierig zu lokalisieren. Es gibt zwar historische Quellen von Geschichtsschreibern, zum Teil Zeitgenossen, zum Teil kurz nach der Zeitenwende entstanden. Die sprechen dann von einem sumpfigen Gelände, was sie auch genauer beschreiben, von einem dichten Wald. Aber da muss man heute als Historiker sagen, auch das ist eben ein römischer Mythos gewesen. Da wurde Germanien besonders finster und dunkel und waldreich beschrieben, um eben die Niederlage, diese schreckliche, die sie dort erlitten haben, auf die äußeren Umstände schieben zu können. Und die Geschichtsschreiber damals wollten das besonders spannend ausgestalten. Also die historische Wahrheit stand da nicht im Vordergrund. Der Teutoburger Wald ist es mit Sicherheit nicht gewesen. Tacitus erwähnt zwar den Saltus Teutoburgiensis, aber der heutige Teutoburger Wald, der wurde erst im 19. Jahrhundert so genannt, und zwar eben nach den Annalen des Tacitus. Also auf schriftliche Quellen, sagt der Autor, kann man sich da einfach nicht verlassen. Die Archäologie ist es, die Aufschluss geben muss. Und er gibt da die Ansicht der meisten Fachleute wieder, dass es wahrscheinlich in Ostwestfalen war oder in angrenzenden Landschaften. Er vertieft sich aber in seinem Buch nicht weiter in diese ganzen Theorien, sondern beschreibt zunächst sehr nüchtern die Funde von Kalkriese im Osnabrücker Land. Er legt sich da aber nicht fest. Interessant ist ja vielleicht auch als die Frage nach dem Ort, die historische Einbettung, wie es überhaupt zu dieser Schlacht kam, wie die Vorgeschichte dieses Ereignisses war. Wie schildert er das? Das nimmt praktisch die erste Hälfte des Buches ein, sich ausschließlich mit der Vorgeschichte zu beschäftigen. Es beginnt bei Cäsar, bei den Gallischen Kriegen, 58 bis 51 vor Christus. Der hat bereits den Rhein überschritten. Es gibt ein ganzes Kapitel über die ersten gesicherten römischen Militäranlagen linksrheinisch, die eben weit nördlich der Alpen entstanden sind. Mainz und nahe Xanten gab es solche Legionslager. Die Drusus-Offensiven spielen eine Rolle. Da sind die Römer bis an die Elbe bereits vorgestoßen. Und dann gab es eben die ersten rechtsrheinischen Militäranlagen, Haltern am See. Dort entstand um die Zeitenwende ein ganz wichtiger Militärstützpunkt. Viele kleinere und größere Anlagen sind rechts des Rheins entstanden. Aber ungesichert ist bis heute, und der Autor legt sich eben da auch nicht fest, andere Historiker tun das, waren diese Gebiete rechts des Rheins bereits römische Provinzia? War das formal konstituiert oder war das nur die Vorstufe davon, dass man eine Provinz daraus machen wollte? Er legt sich da nicht fest, das ist auch unter Historikern nicht ganz klar. Und der Mythos von dieser Schlacht, wenn wir mal auf die Folgen schauen, der geht ja dann so, Hermann schlägt die Römer so vernichtend, dass die sich nie wieder auf germanisches Gebiet zurückwagen. Was sagt der Autor zu diesem Mythos? Wie viel ist da dran? Da ist eigentlich nichts dran. Das ist nicht der Fall gewesen. Das ist wirklich ein deutsch-nationaler Mythos. Es gab überhaupt kein einig germanisch Volk und die Römer wurden nicht für immer vertrieben. Und es gibt ja auch ketzerische Überlegungen, die so ein bisschen in Richtung ihres Eingangszitates gehen, dass Historiker sagen, na, hätten sie doch gewonnen, die Römer, dann wären die kulturellen Errungenschaften des Mittelmeerraums 1000 Jahre früher in unsere Breitengrade gelangt. Ob das so die schlechtere Option gewesen wäre, ist mal die Frage. Der Autor legt die allgemein anerkannte Auffassung der Historiker dar, die Römer haben ihre Truppen sogar aufgestockt. Germanicus vor allen Dingen einige Jahre später ist weiter in die Gebiete der germanischen Stämme vorgestoßen. Es hat aber auch diplomatische Beziehungen gegeben. Die Römer haben versucht, die vielen Querelen und Machtstreitigkeiten, die es unter den germanischen Stämmen gab, zu ihren Gunsten zu schüren. Aber es war dann wohl so, dass diese Vorstöße in germanisches Siedlungsgebiet so verlustreich waren, dass Tiberius später sich entschieden hat, das bleiben zu lassen und einfach den Rhein als Grenze zu sichern und die gallischen Eroberungsgebiete zu sichern. Was die Varusschlacht aber gebracht hat, tatsächlich die germanischen Stämme blieben unabhängig und es hat keine germanische Provinz im römischen Sinne gegeben. Der Autor Günther Moosbauer, der ist wissenschaftlich mit den Ausgrabungen von Kalkriese bei Osnabrück beschäftigt. Das ist ja eben einer der Hauptfavoriten für den Ort dieser Varusschlacht. Das heißt, dieser Mann ist seit Jahren mit diesem Thema und nur mit diesem Thema befasst? Das ist er. Er ist aber auch Experte überhaupt für römische Provinzen und die Archäologie römischer Provinzen. Also das bezieht sich nicht nur auf Kalkriese. Da ist aber ein Fokus seiner Arbeit. Dennoch, denke ich, bietet er einen guten Überblick. Er favorisiert Kalkriese nicht über Gebühr. Er stellt das sehr spannend dar, was man da an Knochenbergen aus dem Boden geholt hat und wie man das alles heute interpretieren kann. Insgesamt ist es aber eine nüchterne, sachliche, kompakte Zusammenfassung dessen, was Historiker heute gesichert wissen über die Varusschlacht und gesichert an archäologischen Erkenntnissen haben. Susanne Billig über das Buch Die Varusschlacht von Günter Moosbauer. Das ist in der Reihe Wissen des Verlages C.A. Beck erschienen. Es hat schlanke 126 Seiten und kostet 7,90 Euro.